Schlag in den gelben Seiten nach. Dafür sind wir ja schließlich da. Vom Seelenklempner aus in Dienst, denn manchmal hilft kein Aspirin. Niemand sagt, es wäre einfach, das Beste draus zu machen. Aus dumm gelaufenen Sachen sind alle wieder mal viel zu beschäftigt mit Nebensächlichkeiten, wie am Leben bleiben. Ruf mich und ich bin unterwegs. Du kommst nicht durch bei Domian, nimmt immer nur die anderen dran. Und dir ist noch viel schlimmer steht, bis du dich selber fragst, wo tut's denn weh? Sagt, es wäre einfach, das Beste draus zu machen. Aus dumm gelaufenen Sachen sind alle wieder mal viel zu beschäftigt mit Nebensächlichkeiten.